Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich möchte mich und euch dazu aufrufen und daran erinnern, uns vor Allah subhanahu wa ta'ala in Acht zu nehmen. Allah azza wa jal, sich vor ihm in Acht zu nehmen, bedeutet, sich an die Religion seines Propheten alaihi salatu wassalam zu halten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat an Religion und an Gesetzen das für uns verbindlich gemacht, was für uns am besten und am vollkommensten ist. Allah sagte sinngemäß übersetzt: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und die Gnade an euch vollendet. Und ich bin mit euch, mit dem Islam als Religion zufrieden. Unser Herr wird mit Sicherheit uns nichts auferlegen, es sei denn, darin steckt das Beste für uns, sowohl in diesseits als auch im Jenseits. Denn er ist der Gnadenvolle und der Gnädige, dessen Gnade alles umfasst. Deswegen nehmt Allahs Religion an, so wie sie ist, und freut euch über die Gesetzgebung, die beste Gesetzgebung, die Allah jemals herabgesandt hat. Und lobt euren Herrn dafür, dass er euch zu dieser Religion geleitet hat. Denn wie viele Menschen sind irregeleitet worden? Meine lieben Geschwister, die Gnade ist eine Eigenschaft der Eigenschaften Allahs. Allah hat sich dadurch beschrieben. Allah hat sich beschrieben mit Ar-Rahman, das ist der Gnadenvolle. Und er hat sich beschrieben mit Ar-Rahim, das ist der Gnädige, dessen Gnaden an seine Geschöpfe gelangen und von denen sie profitieren. Und er hat sich auch als Ar-Ra'uf bezeichnet. Ar-Ra'uf ist auch der Gnädige und der Barmherzige, allerdings eine spezielle Form der Gnade, die nur seinen Edelsten von seinen Dienern zuteilkommen wird. Drei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, von den inshallah schönsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala, drehen sich alle um den Begriff der Barmherzigkeit und der Gnade. Sogar hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten alayhi salatu wassalam und alles, was er seiner Umma mitgeteilt hat, an seiner Sunna als ein Rahmah bezeichnet, als eine Gnade bezeichnet, als er sagte: Wir haben dich nur als eine Rahmah zu den Weltenbewohnern entsandt. Und das bedeutet, liebe Geschwister, schlussfolgernd, dass das, was unser Prophet alaihi salatu wassalam den Menschen an Erleichterungen mitgeteilt hat, aber auch was er ihnen auferlegt und verbindlich befohlen hat, Teil dieser Rahma ist und Teil dieser Barmherzigkeit Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagte der Prophet alaihi salatu wassalam: Ich bin nicht entsandt worden, um die anderen Menschen zu beleidigen, sondern ich bin entsandt worden als Barmherzigkeit. Dieser Hadith befindet sich in Sahih Muslim. Und derjenige, der natürlich die Sira, die Biografie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlicht, wird sehen, dass der Prophet alaihi salatu wasallam, dass seine Barmherzigkeit alle Menschen umfasste und nicht nur die Menschen umfasste, sondern sogar das Leblose und sogar die Tiere umfasste. Wie wir inshallah ta'ala in dieser Predigt sehen und auch vielleicht in einer zukünftigen Predigt sehen, inshallah ta'ala. Er hat uns alayhi salatu wassalam auch strengstens davor gewarnt, Dinge zu tun, die uns von dieser Rahma von Allah azza wa jal entfernen. Zu seiner Barmherzigkeit gehört, liebe Geschwister, dass er uns das Leben dadurch leicht gemacht hat, dass er von der islamischen Gesetzgebung das Einfachste umgesetzt hat, alayhi salatu wassalam, und das Einfachste gewählt hat. Und so sagte Aisha radiallahu ta'ala anha: Immer wenn der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam vor die Wahl gestellt wurde, wählte er die einfachere von beiden Angelegenheiten, solange sie nicht sündhaft war. Wenn sie sündhaft war, dann war er von allen Menschen derjenige, der sich von ihr am meisten entfernt hat. Dieser Hadith befindet sich bei Bukhari und bei Muslim. Auch hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie wir in manchen Überlieferungen wissen, hat er manchmal Taten unterlassen, die eigentlich gut sind und die er eigentlich selbst machen wollte, aber er hat es nur unterlassen, damit es den Menschen leichter gemacht wird. Und wie viele Hadithe kennen wir, in denen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ich es dadurch meiner Umma nicht schwer machen würde, dann hätte ich ihnen das und das und das auferlegt. Wie zum Beispiel das Reinigen der Zähne vor jedem Gebet. Das hat er den Menschen nicht auferlegt. Er hätte es gerne, aber er sah darin eine Erschwernis für die Gläubigen und deswegen hat er es unterlassen und einfach nur empfohlen. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte wortwörtlich, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte manche Taten zu unterlassen, obwohl er sie mochte, obwohl er danach handeln mochte, aus Angst davor, dass die Menschen danach handeln würden und Allah es ihnen dann auferlegen würde. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und das Gleiche natürlich kennen wir auch, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam 3 Nächte hintereinander das Gebet im Ramadan in der Moschee geleitet hat und dann wurde es in der 4. Nacht so voll in der Moschee, dass kein Platz mehr darin war. Dann hat er alaihi salatu wasalam es unterlassen, zu den Menschen hinauszugehen und er blieb zu Hause, bis die Morgendämmerung eintraf und als die Gebetszeit für die Morgendämmerung eintraf, kam er dann zu den Leuten hinaus, verrichtete das Gebet, hielt dann eine kurze Ansprache, in der Allah subhanahu wa ta'ala Lob pries und danach sagte er, mir ist nicht verborgen geblieben worden, was ihr gestern getan habt, aber ich hatte Angst, dass dies für euch verpflichtend auferlegt würde und ihr danach nicht dazu imstande gewesen wäre, diese Taten umzusetzen. Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Unser einer könnte sich vielleicht fragen und sagen, was hat das mit uns zu tun? Ich meine, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestand die Gefahr, dass eventuell Sachen auferlegt werden, die keine Pflicht sind. Aber die Zeit ist nun vorbei. Und wir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, das Ergebnis dieser Barmherzigkeit ist die islamische Gesetzgebung, die islamische Religion, die zu uns gelangt ist. Das, was wir heute erfahren aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist ja das Ergebnis seiner Barmherzigkeit alaihi salatu wasalam, ist doch das Ergebnis davon, dass er in der Himmelsfahrt hat er alaihi salatu wasalam mit seinem Herrn, hat er seinen Herrn um Erleichterung gebeten, sodass die Anzahl an Gebeten von 50 auf 5 reduziert worden sind. Das ist doch das Ergebnis, von dem wir heute tagtäglich profitieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und euch annehmen und uns eben die Kraft geben, diese wenigen von Allah uns auferlegten Pflichten umzusetzen und nicht auch noch darin nachlässig zu sein. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister, der Prophet a.s.w. hat einmal geschwiegen. Hätte er nicht geschwiegen, hätte er es uns schwerer gemacht, a.s.w. Er sagte einmal, o ihr Menschen, Allah hat euch die Hajj auferlegt. Deswegen vollzieht die Hajj. Da sagten die Leute, da sagte einer unter den Anwesenden, o Gesandter Allahs, meinst du jedes Jahr? Da schwieg er, sallallahu alaihi wasallam, bis der Fragende die Frage 3-mal wiederholte. Was natürlich auch eine Form ist von schlechtem Umgang mit dem Propheten, alaihi salatu wasalam, und diesem Gelehrten, alaihi salatu wasalam, weil es ziemt sich nicht, dass man so etwas 3-mal stellt, wo man weiß, dass der Gelehrte oder der Prophet in diesem Fall die Frage doch verstanden hat. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er die Frage 3-mal wiederholte, er sagte, wenn ich sagen würde, dass ihr die Hajj jedes Jahr vollziehen müsst, dann wäre dies für euch eine Pflicht und ihr wäret dazu nicht imstande. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, lasst mich in Ruhe, solange ich euch in Ruhe lasse. Denn diejenigen, die vor euch waren, sie sind deswegen zugrunde gegangen, weil sie zu viele Fragen gestellt haben und sich über ihre Propheten uneinig geworden sind. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, zusammenfassend, was wir zu tun haben. Er sagte, wenn ich euch also etwas anordne, dann setzt es um, soweit ihr könnt. Und sollte ich euch etwas verbieten, dann unterlasst es. Dieser Hadith ist sahih, Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, zur Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala jedem Propheten ein Geschenk gegeben hat, und zwar, dass jeder von ihnen ein Bittgebet frei hatte. Jeder von ihnen hatte einen Wunsch frei. Jeder von ihnen konnte ein Bittgebet sprechen, das Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gemeinde erhören wird. Und so hat jeder Prophet dieses Bittgebet gesprochen in diesem Leben, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So berichtet Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jeder Prophet hat ein Bittgebet frei, jeder Prophet hat ein Bittgebet frei gehabt, das er für seine Gemeinde gesprochen hat und für sie erhört worden ist. Was mich angeht, so möchte ich inshallah mein Bittgebet aufheben als Fürsprache für meine Umma am Tag der Auferstehung. Und wenn man diesen Hadith verinnerlicht, der Hadith bei Bukhari, bei Muslim, wenn man diesen Hadith verinnerlicht, liebe Geschwister, dann ist ja klar, dass das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Erleichterung und die Barmherzigkeit, die unser einer zuteil werden wird am Tag der Auferstehung, viel wertvoller ist als irgendwelche Güter des Diesseits. Und der Unterschied aber zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und allen anderen Propheten ist offensichtlich, denn jeder Prophet, wenn er starb, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen anderen Propheten entsandt. Außer unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn die Propheten starben, dann war ihr Bittgebet, oder dann war ihr das Bittgebet, das sie gesprochen haben, für die gesamte Umma, die zu der Zeit gelebt hat. Ansonsten, wenn die Propheten starben, die Leute, die danach gekommen sind, waren ja nicht mehr Teil der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Gegensatz zu unserem Propheten alaihi salatu wasalam. Denn als er starb, kamen noch viele Menschen, und die meisten Menschen, die kommen und zu seiner Umma gehören, sind nach seinem Tod erst gekommen, alaihi salatu wasalam. Und deswegen, dadurch, dass er sein Bittgebet aufgehoben hat bis zum Tag der Auferstehung, hat er nicht nur uns einen Gefallen dadurch getan, dass er uns die wirklich großen Lasten abnimmt, sondern dass er durch sein Bittgebet alle Gläubigen seiner Umma umfasst und nicht nur die Gläubigen seiner Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu gehören und von diesen Bittgebeten am Tag der Auferstehung zu profitieren. Du musst nicht mehr machen, als dass du gemäß dieser Religion lebst und auch in diesem Glauben stirbst, damit du am Tag der Auferstehung unter der Schar des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auferstehen darfst und von seinen Fürsprachen und von seinen Bittgebeten profitieren wirst. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.